Ihm liegt der Rhythmus im Blut, sowohl als Musiker als auch als Filmemacher. Hans-Günther Brodmann. Am 22. September ist er 70 Jahre alt geworden. Wir gratulieren ihm und widmen ihm diese Ausgabe von Concerto Bavarese auf Bayern 2. Hans-Günther Brodmann kam aus dem Fichtelgebirge nach Nürnberg, um Schlagzeug bei Hermann Schwander am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg zu studieren. Er schränkte sich stilistisch nie ein, spielte klassisches und Jazz-Schlagzeug, komponierte und interpretierte neue Musik mit dem Cabasa Percussion Quartett. Nachdem das Konservatorium zur Musikhochschule Nürnberg geworden war, erhielt Hans-Günther Brodmann die Professur für Jazz-Schlagzeug, die er bis zu seiner Pensionierung 2022 bekleidete. Über das Komponieren von Filmmusiken, unter anderem für Aki Kaurismäki und die BBC, entdeckte Hans-Günther Brodmann seine Leidenschaft für das Filmemachen und konzipierte seit Ende der 1990er Jahre an die 35 Filmprojekte. Im Mittelpunkt des Concerto Bavarese zu seinem 70. Geburtstag steht Brodmanns Werk Musica Sacra, 7 Percussion Fantasies, 7 Szenen eines imaginären Films, die jeweils mit eigenen Grundrhythmen beginnen, sich ins Fragmentarische auflösen und von Geräuschen aus dem Alltagsleben der Menschen überlagert werden, von Regen und Gewitter über die einfahrende U-Bahn bis zum Korkenknallen von Weinflaschen. Alles umgesetzt von Hans-Günther Brodmann. Thank you. Lange Stille am Ende von Musica Sacra, Percussion Fantasies von Hans-Günther Brodmann. Eine Studioaufnahme aus dem Jahr 1999 mit Hans-Günther Brodmann. Als nächstes hören wir ihn in seinem Cabasse Percussion Quartett mit seinem Stück Siliziumdioxid. Siliziumdioxid, ein Stück für Percussion-Quartett von Hans-Günther Brodmann. Er hat es auch gespielt mit seinem Cabassa Percussion-Quartett. Das hören wir gleich nochmal hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Streichquartett für vier Schlagzeuger, wieder von Hans-Günther Brodmann und Roland Schmidt. Thank you.

Das Cabassa Percussion Quartett hat ein Stück von Hans-Günter Brodmann und Roland Schmidt gespielt. Streichquartett für vier Schlagzeuger. Siegfried Fink ist unser nächster Komponist im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir hören sein Percussion Movie. Perkussionsklänge und Rhythmen für einen imaginären Film für Quartett und Soli. Hier sind Eckart Kopetzky, Markus Hauke, Achim von Bassen und Matthias Schmidt. Thank you. Percussion Movie, Perkussionsklänge und Rhythmen für einen imaginären Film für Quartett und Soli, komponiert von Siegfried Fink. Das war eine Aufnahme von 1983 aus Würzburg mit Eckhard Kopetzky, Markus Hauke, Achim von Bassen sowie Matthias Schmidt.